Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebes Jubelpaar, das ist nun schon das zweite Mal, dass wir miteinander jubeln dürfen. Ich hatte mich damals riskiert auf einen Wunsch bis in 10 Jahren. Und sie haben den Wunsch gerne erfüllt. Gerne für sich, gerne für mich, vermute ich, aber auch gerne für ihre Familie, die sich heute noch einmal darüber freuen kann. Ich wiederhole den Wunsch. Es gibt ja noch 10 Jahre, die vor uns liegen. Ich las heute Morgen in einer Zeitung, in Amerika lebt ein Ehepaar, das 81 Jahre verheiratet ist. Also sie haben noch etwas vor sich. Wir würden uns alle freuen, wenn ihnen das bei guter Gesundheit gelingt. Aber wir sind da und wollen danken, miteinander Gott herzlich danken für die 60 Jahre, die Sie einen guten Weg miteinander gegangen sind, inmitten Ihrer Kinder und Kindeskindern. Es ist wirklich ein Grund zu loben. Aber bevor wir in das Lob einsteigen, das wir darbringen in der Verbundenheit mit Jesus Christus, der große Lobdarbringer ist, er hat seinen himmlischen Vater endgültig gelobt durch seine gänzliche Hingabe. Bevor wir in dieses Lob mit einsteigen, wollen wir zunächst Gott bitten, dass er aus unseren Herzen nehme alles, was auf dem Weg zu ihm und zu unseren Mitmenschen ein Hindernis ist. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er, der größer ist als unser Herz und dessen Liebe keine Grenzen kennt, verzeihe uns allen unsere Sünden. Er möge weiterhin in den Jahren, die vor uns liegen, bei euch beiden bleiben und euch schließlich ewiges Leben schenken. Amen. Im festen Vertrauen, dass der Herr uns seine Gnade immer wieder zuwendet, wollen wir ihn im Gloria-Lied in Verbundenheit mit dem Chor loben. Amen. lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh in Gnaden auf dieses Jubelpaar und ihre Kinder und Kindeskinder, die ihnen das Leben und den christlichen Glauben verdanken. Du hast den Anfang ihrer Liebe gesegnet und im Sakrament gestärkt. 60 Jahre haben sie gemeinsam nach deinem Willen gelebt. Schenke ihnen nun ein gesegnetes Alter. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören zur Lesung Worte aus dem Buch der Psalmen, wo Menschen vor vielen, vielen Jahrhunderten gedankt haben für die Liebe und den Schutz, die sie von Gott immer wieder erfahren. Das sind Worte, die auch unserem diamantenen Jubelpaar aus dem Herzen gesprochen sind. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will Gott preisen, Tag für Tag. Ich will singen, was er für mich getan hat. Ich freue mich, dass Gott sich um mich armen Menschen kümmert. Ich will, dass die Verlassenen es hören und sich mit mir freuen. Ich suchte nach Gott, ich redete zu ihm und suchte Antwort. Da hörte er mich und befreite mich von meiner Angst. Wer es hören will, hier bin ich. Ich bin ein armer Mensch, der zu Gott schrie. Gott hörte mich und half mir aus meiner Not. Mit Händen könnt ihr greifen, wie gütig der Herr ist. Glücklich, wer den Weg zu seinem Herzen findet. Glücklich, wer sich zu ihm flüchtet. Es mag vielerlei Leiden geben, auch für die, die sich um Gottes Willen mühen, aber keine Not, in der sie allein sind. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Im Lied zum Heiligen Geist bitten wir um Klarheit und Verständnis. Möge Gott unsere Herzen öffnen für die Botschaft, die er uns bringt. Möge er den weiteren Weg unseres Jubelpaares mit seinem Licht, mit seiner Gnade erleuchten. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Wir haben den Text auf unserem Zettel. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Wer tut, was ich sage, der ist klug wie ein Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein schwerer Regen fiel, der Fluss übers Ufer trat und nach dem Haus griff und die Stürme gegen das Haus stießen, blieb es unversehrt, denn sein Fundament war in den Felsen gehauen. Wer aber hört, was ich sage und es nicht tut, der ist töricht wie ein Mann, der sein Haus auf Sand setzte. Als nun ein Regen fiel und der Fluss über die Ufer trat und die Stürme an das Haus schlugen, zerbrach es und stürzte in Trümmern zusammen. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war das Volk außer sich über seine Lehre, denn er redete wie einer, der von Gott Gewalt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Liebe Herr und Frau Schumacher, liebes Jubelpaar, Sie tun unserer Pfarrgemeinde eine besondere Ehre an, durch diese Feier einer 60-jährigen Gemeinschaft in Ehe, in Liebe und Treue. Es hat musikalisch begonnen, es hat sich auch durch die Verbundenheit am Schönen im Leben und besonders der Musik weitergeführt und es wird auch in dieser Stunde gut umrahmt und ich danke dem Chor und ich danke auch der Familie, die in einer Vertreterin dazu beitragen, heute ihr Fest musikalisch zu umrahmen, wie es sich gehört. Es fing an mit der Einladung, haben wir gehört, Sie haben es mir nochmal erzählt, als ich bei Ihnen war, als Sie, Herr Schumacher, in den Raum traten, wo Sie eine wohllautende Stimme hörten und dann baten, darf ich das Fräulein mal begleiten am Klavier? Begleiten, das war das Stichwort. Sie haben sie damals für ein Lied begleitet und haben nachher nochmal ihre Nähe gesucht, um sie auch ein Stückchen des Weges zu begleiten, um sie näher kennenzulernen, schätzen zu lernen, bis sie dann eines Tages wohl den Vorschlag gemacht haben, darf ich dich für ein Leben begleiten? Und sie haben es getan. Miteinander sind sie durch das Leben gegangen. Und jetzt, wo ihre Gattin es mit dem Sehen etwas schwerer hat, sind sie immer wieder für alle Menschen auf der Straße erkennbar, ihr guter Begleiter. Sie kommen hier zusammen in die Kirche, begleiten sie bis vorne zur Heiligen Kommunion, ein Weg miteinander in einanders Begleitung. Glauben Sie mir, das ist ein Bild, das sich einprägt. Und ich vermute, dass Sie sehr, sehr vielen Menschen in unserer Stadt bekannt sind, als zwei, die man immer wieder miteinander sieht. Wenn das Wetter es erlaubt, machen Sie Ihre Tour miteinander, einander stützend. Dafür sage ich, Sie tun unserer Gemeinschaft eine große Ehre an, denn so etwas brauchen wir immer wieder. Ermutigungen, nicht mit Worten, die sind zu billig. Das können Pasteure sich leisten, sie können darüber sprechen und das kostet nicht viel. Aber was sie tun, kostet mehr. Es kostet den Einsatz des Herzens, der Zeit, der Zuwendung, des Verzichts. Denn es könnte ja sein, dass Sie an bestimmten Augenblicken lieber was anderes täten als genau das. Aber nein, es scheint fast zu dem Liebsten zu gehören von dem, was Sie tun. Beieinander sein, miteinander gehen, einander begleiten. Und nicht nur auf dem musikalischen Gebiet, in der gemeinsamen Freude an der Musik, sondern überhaupt im Leben. Und weil das möglich war, und weil, wie ich aus dem Mund von Frau Schumacher hörte, die Kraft dazu auch immer wieder in der Beziehung zu Gott gesucht wurde. Mit der Dankbarkeit über jeden Tag, der gut ist und schön. Mit einem Blick des Herzens für das, was im menschlichen Leben überhaupt schön und gut sein kann. Deshalb sind wir Ihnen ganz besonders für dieses Leben miteinander dankbar. Ich wünsche, dass jene, die Ihnen das Leben und die Lebensrichtung verdanken, Ihre Familie ganz besonders auf dieses Wesentliche in unserem Dasein aufmerksam bleiben. Es führt nämlich zum Glück, wenn wir einander im Leben von Herzen begleiten. Das ist ein Weg, der in das Glück führt. Und wenn wir bei Menschen, die uns nah sind, solche Züge, solche Haltungen vorfinden, dann sollten wir nicht nur theoretisch und mit Worten dafür dankbar sein, sondern auch dankbar sein dadurch, dass wir uns bemühen, davon etwas in das eigene Leben zu übernehmen. Das füreinander Dasein, das einander begleiten durch dick und dünn. Denn auch das darf man voraussetzen, dass nicht jeder Tag ein Tag ist, der voller Geigen hing oder voller Klaviere stand, ne? Oder voller hellen, schön lautenden Stimmen, sondern auch da hat es höchstwahrscheinlich dunklere Tage, Tage mit Wolken gegeben. Aber immer wieder zum Wesentlichen zurückgefunden haben sie aus der Kraft, die ihnen innewohnte. Liebe diamantene Brautleute, liebes Jubelpaar, dafür unser herzlichen Dank. Und wie gesagt, gute Wünsche für den weiteren Weg miteinander, für einen gesunden Weg ineinanders Begleitung. Und ja, ich riskiere es nochmal, gebe Gott, dass Sie bei guter Gesundheit auch die nächsten 10 Jahre, und dann sehen wir weiter, miteinander einen guten Weg gehen. Wir würden uns darüber sehr freuen, vorausgesetzt, dass wir die 10 Jahre schaffen. Aber ich glaube, Ihre Familie würde darüber unendlich froh sein. Es ist unser Wunsch und wir legen den Wunsch betend in dieser Messe auch in Gottes Hand. Er wird fügen, was gut ist. Wir vertrauen ihm unser Leben an. Amen. Ich komme jetzt zu Ihnen und wie damals werden Sie einander die rechte Hand reichen und ich spreche über Sie das Gebet des Dankes. Ich lade Sie ein, zu stehen während dieses Augenblickes des gemeinsamen Dankes für den schönen und langen, guten Weg, den Sie beide, liebe Herr und Frau Schumacher, miteinander gegangen sind. Vor 60 Jahren haben Sie einander Liebe und Treue gelobt und versprochen, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit zusammenzustehen, bis der Tod Sie trennt. Zum Zeichen ihrer gegenseitigen Liebe halten sie jetzt wie damals einanders rechte Hand. Wir beten für ihre Zukunft und die ihrer Kinder, Kindeskinder und Angehörigen um den Segen Gottes. Gott, heiliger Vater, Schöpfer der Welt, du hast Mann und Frau nach deinem Bild geschaffen und ihrer Gemeinschaft deinen Segen geschenkt. Wir bitten dich für unser Jubelpaar, das heute 60 Jahre im Sakrament der Ehe miteinander verbunden ist. Schenke ihnen, die ein Leben lang ihre Hoffnung auf dich gesetzt haben, die Fülle deines Heils. Segne sie in ihren Kindern, Kindeskindern und allen Angehörigen und erhalte ihnen die Freude einer glücklichen Familie. Herr, wir bitten dich um die Gnade, dass diese Ehegatten dich in frohen Tagen loben, in der Trauer bei dir Trost finden und in der Not deine Hilfe erfahren. Steh ihnen bei, damit sie dir in der Gemeinschaft der Kirche weiterhin danken und in der Welt für dich Zeugnis geben. Schenke ihnen ein hohes Alter in Gesundheit und mit ihren Verwandten und Freunden dereinst die Herrlichkeit deines himmlischen Reiches durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns nun beten zu Gott, dessen gütige Hand uns im Leben führt. für unser Diamant-Jubelpaar, Herrn und Frau Schumacher, die heute voll Dank auf die 60 Jahre zurückschauen, in denen sie ihre Liebe in Freud und Leid miteinander teilen durften, dass sie noch viele Jahre füreinander ein Segen sind. Erhöre unsere Bitte, wir bitten dich, erhöre uns. Für ihre Kinder und Kindeskinder und all ihre Angehörigen, dass sie nach dem Vorbild dieses Ehepaares einander zur Seite stehen, wo immer es nötig ist. Erhöre unsere Bitte. Für die jungen Leute, die sich auf ihre Ehe vorbereiten, dass sie aus der Erfahrung dieser Ehe lernen, was das Leben glücklich macht. Erhöre unsere Bitte. Für alle, an die wir am heutigen Tag besonders denken, die von Gott heimgerufen wurden, dass sie, die wir nicht vergessen können und die uns allezeit nah sind, für immer im Frieden Gottes leben. Erhöre unsere Bitte. Herr, unser Gott, alles menschliche Suchen und Streben hat dich nötig, um zu einem guten Ende zu kommen. Lass dieses Ehepaar, das nun 60 Jahre durch deine Güte miteinander gelebt hat und uns alle ohne Furcht unseren Weg vollenden, den Weg, an dessen Ende du stehst, die ewige Liebe, an die wir glauben, so bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, nimm die Gaben an, die wir dir voll Dankbarkeit für deine Diener darbringen. Viele Jahre haben sie in ehrlicher Gemeinschaft miteinander gelebt. Schenke ihnen weiterhin deinen Segen, Gesundheit, Eintracht und Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Herr und Gott, dass du die Menschen schufst, um füreinander, Mann und Frau, Himmel und Erde, Kraft und Glück zu sein. Dir danken wir, dass du den Menschen ein Ebenbild gegeben, aus dem er sein Leben gestalte. Du schufst den Menschen nach deinem Bild, dich preisen wir, dass Mann und Frau einander zum Leben rufen können und dass sie beieinander etwas vermuten können von deiner Herrlichkeit. Darum danken wir dir heute an diesem Tag der Gnade und der Freude und singen wir dein Lob. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit und Liebe. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns an deinem Tisch gestärkt hast. Sieh gnädig auf unser diamantenes Jubelpaar, Herrn und Frau Schumacher, und behüte sie in ihrem Alter, bis du beide reich an Jahren und guten Werken heimführst zum ewigen Gastmahl. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebes Jubelpaar, ich weiß, dass Sie eine besondere Verehrung haben auch für die Mutter Gottes. Wir beschließen unsere Feier mit einem Lied, durch das wir den Bund Ihres Lebens, der nun 60 Jahre schon Sie miteinander verbindet, dass Sie den Bund Ihres Lebens durch Ihre Fürsprache weiterhin schütze. O Maria, Gnadenvolle. Sei mit euch. Gott, unser Vater, erhalte euch weiterhin in Eintracht und Liebe. Der Friede Christi wohne bei euch und bleibe euch dauernd erhalten. Gott segne euch in euren Kindern und Kindeskindern. Er gebe euch wahre Freunde. Er erhalte euer gutes Verhältnis zu allen Menschen. Seid weiterhin Zeugen seiner Liebe in dieser Welt. Gut gegen alle, die Leid oder Not getroffen hat, dann wird Christus euch in seine ewigen Wohnungen aufnehmen. Euch alle, die ihr an dieser Feier teilgenommen habt, segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.